Im Pilotprojekt sind außerdem die Halligen Langenes, Gröde und Nordstrand-Ischmoor. Von den höheren Warften profitieren nicht nur die Menschen und die Flora und Fauna der Halligen. Auch für das Festland ist das Programm wichtig, denn die Halligen bremsen das Meer auf seinem Weg zur Küste. Das hilft, besonders bei gefährlichen Stürmen. Eine Frage bleibt: Sind die Warften nach dem Programm auch wirklich hoch genug? Für die nächste Zeit vielleicht. Aber Klimaexperten sind pessimistisch. Wenn die Menschheit ihre schädlichen Emissionen nicht reduziert, steigt der Meeresspiegel immer weiter. Text 2. Wie heißt das Programm, bei dem die Landstücke höher gemacht werden? Das Programm, bei dem die Landstücke höher gemacht werden, heißt Hallig 2050. Wissen Sie, wie Sie über den Inhalt von Krimis oder Horrorfilmen sprechen können? Die deutsche Sprache hat sehr viele tolle Wörter dafür. Unser Spezialthema ist diesmal pünktlich zu Halloween, also die Sprache des Horrors. Dazu stellen wir Ihnen passende Wörter, Dialoge und Übungen zum Sprechen vor. Aber keine Angst, so schlimm wird es nicht werden.